Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 381 aus einer Mücke ein Displaygate machen. Ich hab's ja geahnt. Google hat ein Skandal. Ja, ist passiert. Sprechen wir gleich drüber. Thema heute. Das ganze Problem Pixel 2 XL Display und mehr. News gibt's jede Menge natürlich. Diesmal Community war schwach vertreten nur. Und die App der Woche ist natürlich auch wieder da. Ja, Thema vorherrschend eigentlich die gesamte Woche über in den Android-Seitenblogs, Newsdiensten und so weiter. Der große Skandal, der meiner Meinung nach eigentlich gar keiner ist, Googles Displaygate. Jawohl. was ist passiert? Letzte Woche habe ich ja schon gesagt, es gibt mehrere Knackpunkte. Einmal die Farbe, da komme ich später noch dazu. Der Winkel, in dem man das Display anguckt, bevor es so einen leichten Blaustich bekommt, ja. Und dann letztendlich auch das Einbrennen von, ja, sagen wir mal, hellen Elementen, die dauernd auftauchen, wie beispielsweise die Uhr, der Leiste, ja, der Notification-Leiste oder eben die Bedienelemente ganz unten in dieser, Zeile da ganz unten, ja. Das Problem ist, dass das sich nach einer Zeit einbrennen soll und dann eben sichtbar bleibt, wenn auch ganz minimal, was man hier in dem Video, das ich verlinkt habe, Googles Display Gate Gan, ja, sieht, also man kann, oder eben nicht sieht, es ist minimalst vorhanden, dieser Schatten. Aber ist vorhanden offenbar, zumindest bei den Review-Geräten, die bei Android Central beispielsweise zur Verfügung standen. Komischerweise bei Heise, die haben zwei Geräte gehabt, die haben die getestet im Labor und nichts mit Einbrennen. Alles ganz normal, wie üblich. Man weiß natürlich, dass die AMOLED-Displays generell damit ein Problem haben. Das heißt, AMOLEDs werden früher oder später erste Zeichen von sowas zeigen. Das ist einfach deswegen so, weil die Technologie von AMOLED das nicht 100% verhindern kann. Ja? Das tut mir furchtbar leid, aber das ist eine Tatsache. Aber das fällt eben in der Regel nicht auf, weil das nur ganz minimale Sachen sind. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute da jetzt gucken auf ihre Smartphones und stellen fest, um Himmels Willen, das brennt ja auch ein. Es hat sich dann auch gleich ein paar Samsung S8-User gemeldet, die genau dasselbe Problem auch haben. Aber es ist kein so großes Ding, klar. Jeder braucht seinen Skandal. Man hat es ja gesehen, wie das funktioniert bei Samsung Galaxy Note 7. Ja. Wobei das eine andere Kategorie war. Trotzdem, ja, wie schnell sowas ausarten kann. Und jetzt scheint offenbar Google an der Reihe zu sein. Ja. Nicht ganz so gut kam das an mit dem Software-Update, dass es geben soll. Die Leute sind offenbar der Meinung, dass das nicht softwaremäßig geregelt werden kann. Google ist da anderer Meinung und sagt es auch unverhohlen, zumindest was die Farben anbetrifft. Ja. Ich wäre da noch etwas direkter und würde es so sagen wie der Experte, der, damit ist er allerdings auch nicht alleine, dieses Problem aufgegabelt hat. Und zwar nennt sich der gute Mann François Simon. Und das ist also ein sogenannter Display-Analyst, ja, und ein ziemlich bekannter App-Entwickler. Und der sagt klipp und klar, ja, das ist richtig. Diese Farben sind so richtig. sRGB, so stimmt das auch. Ja, so wie ich das letzte Woche auch gesagt habe. Also, das wurde dann auch tatsächlich nochmal von Experten bestätigt, das, was ich auch gesagt habe und wo ich dann auch sogar mein Pixel 1, also das Originalpixel, umgestellt habe, nachdem ich das in den Developer-Optionen gesehen habe, auf sRGB umgestellt habe. Und ich muss sagen, fantastisch, ich sehe jetzt wesentlich mehr Details als vorher mit diesen überzogenen Farben, weil da zum Beispiel ein leichtes Gelb, ein etwas stärkeres Gelb, vollkommen überstrahlt. Ja. Und da sehe ich jetzt Sachen, die vorher einfach verwischt waren durch diese zu starke Ausstrahlung der Farben. Ja. Also total übersättigt, ja, die Farben. Ja, oversaturated. Ja. Und Google bringt jetzt ein Software-Update raus. Dann gibt es drei Modis. Normal, Vivid. Bei normal und Vivid haben die Leute offenbar keinen Unterschied gesehen, weil es nur 10% offenbar waren. Und dann ein Saturated Mode. Ich hätte diesen Modus aber anders genannt. Ich hätte diesen Modus Oversaturated genannt. Ja. Und noch ein Sternchen dazu. Dass diese Farben vollkommen unrealistisch sind, wenn man es in diesen Modus stellt. Basta. Ja, hätte ich richtig gemacht. Ja, so Punts müssen wir sein, weil wer Shitstorm lostritt und keine Ahnung hat, dem gehört es auch, dass er auch mal von einer großen Firma in den Hintern getreten bekommt. Ganz einfach. Ja. So. Aber Google ist ja viel, viel netter, als ich es bin. Deswegen machen die das natürlich nicht. Schade. Aber die Leute sind damit nicht zufrieden, was eben dieses Problem mit dem Einbrennen betrifft. Ja, dieses in Anführungszeichen Problem mit diesem Unterschied, wenn man das also so hält, dreht, da hat Google auch in der Stellungnahme klipp und klar gesagt, was viele auf die Palme gebracht hat, so ist das Display nun mal. Dieses Display ist so. Fertig. Damit ist das Display eben nicht das beste Display, das es auf dem Markt gibt. Ja. Sondern nur ein gutes Display. Ja? Weil es hängt ja nicht nur davon ab. Und wer damit nicht leben kann, der sollte sich bitte kein Pixel XL2 kaufen. Aber bitte verschont die Menschheit mit eurem Gejammerer überall in den Foren und so weiter. Ja? Das ist einfach, das macht man einfach nicht, ja? Weil das nichts bringt. Das ist das Display, so wie es ist. Basta. Ja, so ist das Display auch im LG V30. So ist das Display nun mal gebaut worden von LG. Und nicht jedes Display hat den gleichen Winkel oder hat gleichen Freiraum mit dem Winkel. Auch beim alten Pixel XL kann man ab einem gewissen Winkel natürlich schon einen Blaustich sehen. Und auch bei anderen Herstellern ist es so. Das ist nun mal so und damit muss man sich eben abfinden oder man findet sich eben nicht damit ab und kauft sich was anderes und dann braucht man einen drum zu jammern. Ja, ganz einfach. Ich kann das nicht verstehen. Da, jedes Mal, wenn dann irgendeiner sagt, ja, oder irgendjemand das Pixel XL zur Sprache bringt oder vielleicht weil die anderen 100 Sachen, die das Pixel XL super gut macht, ja, dann jemand sagt, ah, hier mal ein Pixel XL, das ist so und so und dann kommen diese, weiß auch nicht, was denn ihre Motivation ist, ja, und schimpfen dann oder sagen dann, wie schlecht doch das Display ist, interessiert doch keine Sau, ja, wenn sich jemand dafür entschieden hat, das Display ist ausreichend, ja, dafür hat das Teil die beste Kamera, die beim Smartphone verbaut wurde, ist schnell, hat einen großen Speicher, ja, und dann ist es doch okay, ja, dann, warum regt man sich da eigentlich auf, ja, wenn jemand so ein Telefon hat. Ah ja, egal. Ich reg mich auf, weil sich die Leute aufregen. Ne? Und das geht mir einfach nicht in den Kopf rein. Und da habe ich auch kein Verständnis dafür. Und Die Leute sollten sich vielleicht ein Hobby suchen oder Leben zulegen, statt in Foren anderen Leuten mit einem Gerät, das sie eben nicht gut finden, ja, das Leben schwer zu machen. Einfach lächerlich, sowas. Ja. Gut, wie auch immer, Color Profile ist richtig so, Color Profile ist kein Bug, Color Profile ist korrekt so, ist richtig, sRGB hält sich nach den offiziellen Standards und damit alles wunderbar. Display, Blickwinkel, das ist nun mal so, ja, das ist das Display, ist kein Bug und es wird sich auch nicht ändern, so wird es sein und fertig. Ja. So, und jetzt kommen wir zu der anderen Geschichte. Also wie gesagt, das mit dem Einbrennen ist auch eine Sache. Da gibt es eben unterschiedliche Tests auch. Einige haben das tatsächlich festgestellt in ihren Review-Geräten, die sie bekommen haben. Ja. Andere, wie zum Beispiel eben Heise, haben das in ihrem Labor nicht können feststellen, nicht replizieren können. Ganz einfach. Und damit ist da auch ein Fragezeichen hinzusetzen, ob das ein generelles Problem ist oder nur von einer Charge jetzt, die eben hier bei Google ausgeliefert wurden. So, also, da ist noch ein Fragezeichen zu setzen. Aber Google hat einen Fehler gemacht, einen bösen Fehler. Die haben gedacht, es sei so logisch, wie ich das jetzt gesagt habe, und die Leute würden so logisch denken, wie ich das jetzt gesagt habe, und würden einfach so reagieren, wie ich das jetzt gesagt habe. Ja? Nämlich, okay, alles wunderbar, dann ist es nichts für mich, tschüss und fertig. Und dann haben sie den Samsung-Weg eingeschlagen, nämlich aussitzen, vertrösten, erstmal ganz locker reagieren. Ja, und denken, naja, das ist jetzt nicht so schlimm. So hat Samsung das mit dem Note 7 gemacht, ja, hat gewartet, bis immer mehr Dinger gebrannt haben, bis mein Auto abgefackelt ist, eine Wohnung fast in Flammen aufgegangen wäre, ja. Und dann wird man halt irgendwann wach. Im Moment ist Google eben noch in dieser Samsung-Phase drin, nur es gibt ein kleines Problem. Samsung hat fanatische Fans. Die kann ich beim Google Pixel so nicht sehen. Google hat eigentlich die schlechtesten Fans, die es gibt. Ganz einfach, weil die Leute kritisch sind. Kritischer als vielleicht eben die Samsung-Nutzer. Ja. Samsung hat keinerlei Einbußen bekommen. Durch dieses Note 7 Fiasko, ja. Und Google begeht den Fehler, dass sie denken, sie könnten sich genauso aus der Schlinge ziehen wie Samsung. Das wird nicht klappen. Im Moment haben wir das Problem, das Image vom Google Pixel XL 2 ist komplett zerstört und Google kann eben weil sie nicht sofort reagiert haben, dieses Gerät nicht mehr retten. Ganz einfach. Sie können das weiterhin verkaufen, das wird auch verkauft werden, aber niemals in diesen Stückzahlen, die vielleicht Google erwartet hätte, ja, weil die Leute, die so logisch abschätzen und Sachen kaufen nach den Funktionen, die ihnen auch wichtig ist, die sind eben absolut in der Minderheit. Ja, die meisten Leute werden lesen, Pixel 2 XL, Fehler am Display, kaputtes Gerät, schlechtes Display, dann war's das. Selbst wenn sie noch nicht mal den Unterschied sehen würden zwischen einem LCD IPS-Display und einem AMOLED-Display, selbst wenn sie die Farben vielleicht gar nicht so schlimm finden würden, selbst wenn sie die, wenn Google jetzt die Software-Updates rausbringt und die Farben dann genauso, beschissen aussehen wie auf den anderen AMOLEDs, ja, dann spielt das alles keine Rolle mehr, weil die Leute sind schon voreingenommen, sind geimpft und damit war's das. Und Google kann das nicht kompensieren. Google kann das nicht kompensieren, der Zug ist abgefahren. Google hätte sofort reagieren müssen, ja, und auch wenn es vollkommen sinnlos ist, das wäre also vollkommener Blödsinn gewesen, aber es wäre das einzig Richtige gewesen, sofortiger Auslieferungsstopp vom Pixel XL 2, eine Rückrufaktion für die, die schon ausgeliefert wurden, dann die Software-Updates selbst einspielen, ja, möglicherweise noch Tweaks vornehmen, ja, möglicherweise das Problem mit diesem Einbrennen nochmals ganz genau kontrollieren und da auch möglicherweise wiederum eine Lösung finden, die könnte übrigens auch softwaremäßig sein. Man müsste nur diese zum Beispiel ganz grellen weißen Kontraste, ja, die es da gibt bei diesen Elementen unten zum Beispiel, etwas softer gestalten und schon wäre das okay, würde sich dann möglicherweise nicht mehr einbrennen. Aber wie gesagt, ich sage immer möglicherweise, weil das müsste dann Google dann auch untersuchen und dann vielleicht das Teil einen Monat oder zwei Monate später wieder rausbringen. Das würde zwar kosten, aber bei weitem nicht so viel, was jetzt Google dafür bezahlt, wegen diesem schlechten Image, das jetzt die gesamte Pixel-Reihe erfasst hat. Das Pixel 2, das normal, also das kleine ohne XL, ist von überhaupt nichts betroffen und bereits jetzt werden in Verizon-Shops in den USA, kriegen die Leute davon abgeraten, weil die Pixel-Geräte, ja defekt sind. So ist das. So funktioniert das nun mal. Ja, das ist genau wie bei dem Verkäufer im Elektronikmarkt, wenn der was falsch macht, ne? Also im Markt Phantasia, ne, sag ich mal. Und dann heißt's, ach, der Phantasia, das ist doch alles Mist. Der Phantasia hat das und das gemacht. Der Phantasia ist unkulant und der Phantasia ist ein Haufen Mist. Ja, so sieht's aus. Man sagt nicht, der eine Verkäufer in dem einen Phantasia-Markt, ja, der hat vielleicht keine Ahnung. Sondern man sagt, die vom Phantasia haben keine Ahnung. In allen Filialen auf der ganzen Welt. So sieht's aus. Ja, tut mir furchtbar leid, aber so funktioniert nun mal die Menschheit, auch wenn es zum Heulen ist. Ja. Und das hat Google eben jetzt verpasst und deswegen weiß ich nicht. Also die Google Pixel 2 Reihe, XL-Reihe auf jeden Fall ist gestorben, ist tot, ja, vorbei. Also nicht die Reihe, sondern jetzt dieses Gerät. Ich weiß nicht, vielleicht würde es noch was bringen, wenn Google jetzt hingehen würde und würde jetzt schnell noch eine Rückrufaktion machen, aber je länger sie warten, desto teurer wird natürlich auch die Rückrufaktion. Ja. Und ich weiß zwar schon, wie gesagt, ich kann zwar Google auf der einen Seite verstehen, die Ingenieure, die werden da jetzt sitzen und werden sich die Augen reiben, werden sagen, okay, wo ist das Problem? Das Display ist nach den Spezifikationen okay, das Farbprofil ist Industriestandard der Filmindustrie in den USA, alles top, ja, und das Problem mit dem Blaustich beim Kippen von dem Gerät, das ist eben das Display so, ja, und das mit dem Einbrennen, wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht, was die dazu sagen, weil ich noch nicht sagen kann, ob das jetzt ein generelles Problem ist beim Pixel-Display oder beim Pixel XL2-Display oder eben nur von einigen Geräten, also so eine Reihe, die eben da verbaut wurde. Gut. Und deswegen, ich kann diese Leute schon verstehen, die verstehen das gar nicht, dass die Leute so unlogisch und unbesonnen reagieren, aber das ist, wenn man sich da im Internet anguckt, da hört man eigentlich nur noch von Stornierungen und auch Leute, die noch nicht einmal gesehen haben oder vielleicht 10 Sekunden bei Verizon gesehen haben, genau nach diesen Fehlern geguckt haben, klar, aber ist nun mal so, die Leute, die ganz andere Smartphones haben, die sollten da auch mal gucken nach diesen Fehlern und wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, werden die Fehler auch entdecken, ja, aber naja, ne, ist halt mal so. Man muss eben erstmal drauf gestoßen werden. Und dann hat man das Problem. Ja, so ist das nun mal. Und ich möchte jetzt nicht in Googles Haut stecken. Wenn noch was zu retten ist, dann wird auf jeden Fall das Einzige sein, noch einen Rückruf zu machen. Transparent, großzügig einen Rückruf zu machen. Und damit dann vielleicht noch ein paar Käufer zu retten. Ansonsten sehe ich da sehr, sehr schwarz und man müssen dann warten auf das Pixel 3 XL und dann wird sich zeigen, ob es Google genauso machen kann wie Samsung und davon keinen Schaden erlitten hat beim nächsten Gerät. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir so diese kritischen Stimmen angucke, ja, und vergleiche das mal, wie sich das anfühlt. Damals hat es geheißen, das Note 7, ja. Jeder hat vom Note 7 gesprochen und nicht von Samsung Galaxy oder von Samsung Galaxy Note Reihe, sondern es ging immer nur um das 7. Aber wenn ich hier sehe, da fangen die Leute sogar schon an, das 2 wegzulassen, ja, und einfach nur Pixel zu sagen, die Pixel-Reihe, ja. Schlimm, echt schlimm. Und so hat auch Android Central hier einen Artikel geschrieben und hat von einer Hexenjagd auf das Pixel 2 XL gesprochen und auch hier nochmal klargestellt, dass das Display zwar nicht das Beste ist, das ihr kriegen könnt, aber dass es gut ist. Es ist ein feines Display, ja, aber eben nicht großartig, sondern eben nur ein feines Display, ja. Und damit muss man sich vielleicht auch mal zufrieden geben. Man kann nicht immer das Beste sein. Dafür ist zum Beispiel die Kamera von keinem anderen Smartphone auf diesem Planeten so gut wie das vom Pixel XL 2. Basta! Fertig! Ja? aber das ist nun mal diese Geschichte, man will ja immer das Negative sehen, besonders wenn es eben um so Firmen geht wie Google, wo man sowieso schon versucht, etwas Negatives zu sehen, wie stark, wie arg haben sich doch hier auch wieder die Tech-Szene so ein Versagen von Google gewünscht. Ja. Und jetzt haben sie das bekommen, in gewisser Weise, jetzt wird es ausgeschlachtet und die Hexenjagd ist eben jetzt eröffnet. Lest mal die Artikel durch, ja, dann wisst ihr, was ich meine. Und ja, man kann natürlich auch sagen, klar, bei einem Gerät, das 1000 Euro kostet, da muss alles perfekt sein. Aber ich sag mal, ein perfektes Gerät gibt es nicht. Und da muss man selbst überlegen, was einem wichtig ist. Wenn einem das Display das Allerwichtigste ist am Display, am Smartphone und alles andere vielleicht auch unwichtiger, dann nicht kaufen. Dann ein anderes kaufen. Ja. Aber wenn einem zum Beispiel, wie gesagt, die Kamera wichtig ist und die Geschwindigkeit beispielsweise, die ist auch sehr gut, ja, und Stock Android und schnelle Updates und schnelle Sicherheitsupdates, dann könnte man sich vielleicht nochmal überlegen. Oder vielleicht auch das alte Pixel nochmal kaufen, ja. Das gibt es dann bestimmt auch bald sehr viel günstiger und ja, wäre ja auch noch eine Option. Gut. Damit komme ich mal zu den News. Habe jetzt lang genug hier drüber gesprochen, aber das musste einfach mal gesagt werden. Ich finde es echt traurig, was da abgeht. Ja, ich habe eine Funktion bei den Developer Options entdeckt. Gut, als Pixel-Nutzer wird euch das nichts bringen, weil der hat ja keine SD-Karte, ja, die Pixel-Geräte. Aber wenn ihr ein Gerät habt mit SD-Karte und Oreo drauf, dann schaltet doch mal die Developer Options frei, indem ihr, ich glaube, 5 oder 6 Mal auf die Versionsnummer tippt. Ja? Und dann bekommt ihr eine Option angezeigt, mit der ihr fast alle Programme, alle Apps auf den externen Speicher legen könnt. Normalerweise kann der App-Entwickler ja sagen, nein, meine App kann man nicht auf die SD-Karte transferieren, also kein App-to-SD. Ja, und damit muss diese App im internen Speicher sein. Mit dieser Entwicklerfunktion könnt ihr aber das erzwingen, dass egal, was der App-Entwickler vorschreibt, ihr das Programm trotzdem auf den externen Speicher legen könnt. Natürlich auf eigenes Risiko, das heißt zum Beispiel, wenn ihr Widgets habt, die automatisch beim Start vom Handy eingeblendet werden, das geht nicht, weil die können nicht gestartet werden, wenn das auf der externen Speicherkarte liegt. Ja? Die können nur vom internen Speicher gestartet werden. Aber die meisten Programme könnt ihr dann ohne Probleme benutzen und euer wertvoller interner Speicher sparen. Das wäre eine Funktion gewesen, die ich früher ganz, ganz, ganz dringend benötigt hätte. Ja? Voraussetzung, wie gesagt, ist natürlich, dass ihr Oreo auf eurem Gerät habt. Google Fotos mit einer neuen Fotoansicht, da will ich gar nicht so groß drauf herumreiten. Also es hat sich mal wieder was geändert in diesem sogenannten Karussell, wo ihr Bilder sharen könnt, also teilen könnt. Ja, da wird es, gibt es einige Veränderungen. Am Anfang übrigens auch sehr verwirrend, wenn ihr also die neueste Version von Google Fotos habt und shared ein Foto. Dann, also ich habe zuerst gedacht, da würde was nicht stimmen. Ich möchte nicht jetzt die ganzen Fotos teilen. Ja, habe gedacht, ich hätte da einen Fehler gemacht. Aber man kann dann tatsächlich von diesem Screen aus, wo ihr teilt, noch weitere Fotos hinzufügen. Ja, wie gesagt, am Anfang verwirrend, im Nachhinein aber super praktisch. Ja. Finde ich cool. Und damit ist es eigentlich schon ein positives Update. Außerdem gibt es jetzt auch eine Lens-Funktion bei Google Fotos. Damit kann man seine Fotos analysieren lassen. Und ja, wenn es nur so funktionieren würde wie in der Präsentation dieser Keynote da oder in diesem Oktober-Event gezeigt, ja, dann wäre ja alles wunderbar schön, aber leider sind die Funktionen da so minimal, was man damit machen kann im Momentan, dass es wirklich, also ich weiß nicht, es ist eigentlich gar nichts Vernünftiges, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Zum Beispiel sollte das sein, man hat ein Wahrzeichen, ja, oder eine Landschaft oder so und dann zeigt, sagt einem Google Lens, was ist das? Was ist das für eine Landschaft oder wo ist das? Oder was ist das für ein Wahrzeichen? Ja, mit Link und so weiter. Oder zum Beispiel, ihr habt Textausschnitte, ja, und dann könntet ihr das auch danach suchen, beispielsweise suchen Wikipedia oder ähnliches. Ne? Fakt ist, dass es fast nichts erkennt, man kann fast nichts damit anfangen. Das Einzige, was man öfters vorgeschlagen bekommt, ist ja, so ähnliche Bilder wie das, was man gerade analysieren will, finden im Internet. Ja, und das heißt, man hat ein Landschaftsbild, auch wenn da ein kleines Wahrzeichen drauf ist, zum Beispiel eine Burg oder ähnliches, dann ist es im Normalfall eben so, dass dort nur dann weitere Landschaftsbilder euch angezeigt werden können, wenn ihr die Google Lens Funktion ausführt. Es ist unten jetzt ein neues Icon, ja, ich glaube das zweite von rechts. Dort ist so eine Lens Funktion, zumindest beim Pixel, bei den Pixel-Geräten. Ja. Bei den anderen gibt es das, glaube ich, noch nicht. Und wenn ihr dort drauf klickt, dann wird das Bild eben analysiert. Aber wie gesagt, die Ergebnisse sind noch mehr als enttäuschend. Bis jetzt vollkommen nutzlos für mich. Also da würde ich mir doch wünschen, dass es ungefähr so ist, wie das, so wie das da auf dem Oktober-Event auch gezeigt wird, damit man auch was anfangen kann damit. Gut, wird sich vielleicht noch ändern. Aber wie gesagt, da muss noch was getan werden. Allo ist jetzt mit Emoji Compat Support und das ist eine große Sache. Ich habe es ausprobiert mit meinen Kontakten. Wunderbar, endlich können auch die Leute, die ganz alte Versionen haben von Android, also da ist jetzt eine, also von einem weiß ich, Android 5 irgendwas, ja, das ist sehr alt, ja, es ist sehr, sehr alt Und selbst dort funktioniert das. Und der kann die aktuellen Emojis sehen, die ich momentan verschicke. Ja, also die man mit Oreo verschicken kann. Faszinierend. Die Compat Library arbeitet damit also Emoji Compat. Und das heißt, man es erkennt, von welchem US das Emoji verschickt wurde und setzt dann das Richtige ein, quasi manuell, auch wenn das gar nicht im Emoji-Satz drin ist, der auf dem Gerät installiert ist. Faszinierend und super. Nur leider ist das ein One-Way-Mechanismus. Das heißt, ja, man kann die Emojis zwar sehen, die jemand einem schickt, ja, aber man hat die dann trotzdem nicht bereit zum Verschicken, sondern man kann ganz normal seine Emojis verschicken, die eben in dem Betriebssystem mit drin sind. Aber immerhin, statt diese sogenannten Tofu-Blöcke, ja, sieht man dann wenigstens die echten Emojis und nicht nur irgendwelche verkrutzte Zeichen eben. Ja. Das ist nicht schlecht, funktioniert jetzt mit Allo zusammen. Da frage ich mich, warum wird es nicht generell so gemacht, generell als Funktion eingeführt? Nein, es muss wohl tatsächlich von jeder App, muss diese Emoji Compat Library eingebunden sein, damit das funktioniert. Und damit werden natürlich vor allem viele ältere Apps nicht mit funktionieren. Und ja, viele Entwickler werden wieder sagen, nein, ich will keine weiteren Google-Funktionen bei mir drin haben, machen das nicht, aus was für Gründen auch immer. Und damit wird es eben nicht ganz so einfach sein. Ich glaube auch nicht, dass Firmen wie WhatsApp oder Programme wie WhatsApp eben das integrieren, die ja sowieso ihr eigenes proprietären Kram da drin haben. Und somit ist eben die die Anwendungsbreite da so ein bisschen klein. Ja. In Allo geht's jetzt, das ist schon mal eine Sache. Also wer die richtigen Emojis auch verschicken will, kann ja vielleicht dann trotzdem nochmal bei seinen Bekannten anrufen und sagen, willst du auch die 2017er Emojis sehen und nicht nur deine Uralt-Dinger, ja, oder die Tofu-Blöcke, ja. Wenn ich dir was schicke, dann installiert ihr Allo und dann geht es. Ich glaube gar nicht, die Macht von Emojis, ja, die ist unbegrenzt. Unbegrenzt. Google ist jetzt per Prompt-Authentifizierung als Standard zu haben. Google ist zu haben. Ja. Die haben jetzt tatsächlich das als Standard-Authentifizierung eingesetzt. Was ist das? Wenn ihr zum Beispiel Two-Factor-Authentification habt, also keine Ahnung, wie das auf Deutsch genannt wird, also so Zwei-Wege-Authentifizierung. Ja? Das heißt, ihr braucht ein Passwort, aber damit kommt ihr noch lange nicht auf euren Account oder auf eurer Seite oder irgendwas, sondern ihr kriegt dann nochmal einen Code geschickt auf eine hinterlegte Nummer beispielsweise oder über einen Generator und diesen Code müsst ihr dann eingeben und erst dann könnt ihr euch einloggen. Das heißt, selbst wenn jemand euer Passwort geklaut hat, braucht er auch noch das Gerät, auf dem eben dieser Code geschickt oder generiert wird. So. Dann hat Google aber gesagt, okay, das ist ein bisschen umständlich und deswegen machen es viele Leute nicht. Wir machen was anderes und zwar ein vollkommen, bedienungsloses System. Das heißt, man loggt sich ein, dann wird auf dem Handy zurückgefragt, ob man da sich tatsächlich einloggen will. Dann kann man das sagen, ja. Dann wird das Gerät eingeloggt. Wenn man Nein sagt, dann wird das Gerät nicht eingeloggt. Ja, praktisch. Und bisher war das so, dass es eben nur eine Option war. Jetzt ist das Standard. Und wenn man das weiterhin per SMS haben will, dann muss man das eben jetzt separat aktivieren. Es war vorher eben genau umgekehrt. Per Generator oder per SMS. Und jetzt ist es eben so rumgesetzt, was ich ganz, ganz nützlich finde. Das mache ich eigentlich schon von Anfang an. Im Prinzip ist es so, es wird ein Gerät authentifiziert Und wenn dann quasi sich irgendwo eingeloggt wird, dann wird auf diesem Gerät nachgefragt, ist das okay, dass man sich dort einloggt gerade? Wenn ja, wird man eingeloggt, wenn nicht, wird der Login verweigert. Selbst mit dem richtigen Passwort. Cool, ne? Essential wird $200 reduziert. Das ist kein gutes Zeichen. Ich habe es ja auch schon befürchtet, auch selbst wenn man der Vater von Android ist und Andy Rubin heißt, gibt es eben manchmal Grenzen, was man sich so erlauben kann. Nicht, dass der jetzt irgendwie unflätig geworden wäre, ja, sondern die Einführung vom Essential Phone war einfach schlicht eine Katastrophe. Ja. Dann hat das Gerät auch noch ein paar Chancen verpasst, ja. Und außer der anklickbaren Kamera, ja, war eigentlich das nichts Besonderes. Die anklickbare 360-Grad-Kamera, die war sehr, sehr interessant, ja. Aber, naja, es ist nun mal, 360-Grad-Kamera ist jetzt keine Mainstream-Funktion und deswegen war das offenbar auch nicht dann der ausschlaggebende Grund. Ja, und jetzt ist das Gerät $200 günstiger geworden, obwohl es noch gar nicht lang auf dem Markt ist. Jetzt kostet es nur noch $499, was natürlich ein guter Preis ist für das Gerät, absolut. Für 700 war es schon, naja, musste man sich überlegen, ne? Also das war schon jede Menge Geld, aber jetzt muss ich sagen, $499, das hört sich nicht schlecht an, weil das Gerät ist auch nicht schlecht, ja. Aber es hat eben seinen Start verpasst und also das Essential wird auch nicht mehr groß reinhauen. Ne? Also wer jetzt gedacht hat, und das war am Anfang auch wirklich so, die überlegen, das wird die Android-Szene komplett durcheinander werfen. Ja? Die Tech-Journalisten haben gesagt, der Vater von Android macht jetzt ein neues Produkt und damit ist das alte ein für alle Mal abgelöst und so weiter. Ja, nein. Nein, überhaupt nicht. Und nicht mal ansatzweise. Ja, es war noch nicht mal ein Tropfen auf einen heißen Stein, was da gemacht wurde. Und so ist das nun mal. Auch wenn man Andy Rubin heißt und immer wieder gute Ideen hat, aber an diese Vormachtstellung von Android und den paar größten Firmen, ja, wie Huawei, Samsung, und vielleicht noch LG und ja gut, HTC würde ich auch noch mit in die Riege nehmen, ja. Da muss ich sagen, sieht man dann relativ schnell, dass man da keinerlei Chancen mehr hat. Das hat ja auch schon Microsoft gemerkt, wobei die natürlich auch ein anderes Betriebssystem einsetzen wollten, aber auch die haben jetzt aufgegeben und sitzen auf Android und ja, so sieht das nun mal aus. Klar, das Essential hat natürlich Android drauf, aber es war halt nichts drin, was die Android-Szene revolutionieren wollte. Die 360-Grad-Kamera, das wusste man eigentlich schon, dass es nicht ausreicht. Ne? Ja, Borderless waren dann auf einmal alle, ne? Neuen Flagships, ne? Und auch das kein Argument mehr groß. Boah. Naja, schade. Damit hat Andy Rubin zumindest mit diesem ersten Essential keine nennenswerte Marktposition erobern können. Vielleicht wird es ja mit dem Essential 2 was oder vielleicht gleich einen anderen Namen geben. Das wäre nicht schlecht. Der aussichtslose Kampf um den Klinkenstecker. Auch das habe ich letzte Woche ja angesprochen und da habe ich gesagt, okay, also es ist, soll man sich da jetzt wirklich dran festmachen an den externen Klinkenstecker, also an Anschluss für einen Kopfhörer per Kabel, ich weiß ja nicht, ne? Es hatte seine Berechtigung, aber die Sache ist halt so, dass eigentlich der Kampf verloren ist. Ja, also das ist, man kann auch hier jetzt sich aufregen, wie man will, und auch Geräte deswegen wieder stornieren oder eben nicht kaufen, weil es keinen externen Anschluss hat. Aber dann sage ich euch, dann werdet ihr bald keine Flaggschiff-Geräte mehr bekommen. Dann könnt ihr nur noch die zweite Wahl nehmen, weil alle das machen werden. Das ist abzusehen, das ist eindeutig, und da wird man nichts mehr machen können. Der Kampf ist verloren. Der 3,5 mm Klinkenstecker wird verschwinden bei den Top-Geräten, auf jeden Fall. Dann, ihr könnt dann höchstens noch eben, wie gesagt, die Billigheimer nutzen. Die werden vielleicht noch weiterhin das unterstützen, vor allem eben auch die Geräte, die keinen USB-C-Anschluss haben, sondern noch alte Micro-SD-Anschlüsse. Entschuldigung, Micro-SD-Anschlüsse, um Himmels Willen, ja. Micro-USB-Anschlüsse, meine Güte. Und die werden dann vielleicht noch einen externen Anschluss haben. Ja. Begeistert bin ich darüber nicht, aber es bringt nun halt mal nichts. Man muss den Tatsachen einfach ins Auge sehen. Ja, genauso wie ich nach jahrelangem mich immer wieder selbst aufregenden Einsatz von Ogwarbis eben dann eben doch letztendlich da mich dazu durchgerungen habe und gesagt habe, okay, jetzt mache ich jetzt nicht mehr. Ja. MP3 ist jetzt das Hauptformat. Was soll ich denn machen? Ich kann weiterhin den Don Quixote spielen, der gegen die Windmühlen kämpft. Oder ich kann mich mit der Situation abfinden und spare jede Menge Zeit und Nerven und so weiter. Ja. Und hier jetzt genauso. Ja. Also, ich meine, ich habe noch nicht mal mehr einen Kopfhörer, den ich mit einem Kabel anschließe, um Musik zu hören auf einem Handy. Das würde ich einfach, das ist mir einfach zu umständlich unterwegs. Ich habe ein kleines Headset beziehungsweise so Stereo-Headset über Bluetooth, ja, die ich einfach so in die Tasche stecken kann. Für daheim habe ich einen Bluetooth-Kopfhörer, das Sony MDR-X, 1000X, ja, und da habe ich auch keine Lust, hier einen Kabelanschluss zu schließen und das in das Smartphone zu stecken. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war vor, ich weiß nicht, ich glaube, 1,5 Jahre oder so, und dann habe ich das gemacht und dann, ja, hat am Herd meine Kochplatte den Alarm gegeben, die Zeit ist um, ja, ich stehe auf und reiß das Handy mit und es fliegt durch die ganze Gegend. Ja, so sieht's aus, weil das Handy hat auf der Couch gelegen, ich habe gemütlich auf der Couch gesessen, habe mir Musik reingeföhnt, ja, und dann geht der Alarm los, ich spring's auf und das Handy fliegt durch die Gegend, weil das Kabel dran war. Also, sorry, so ist das normal. Ne? Aber, deswegen schreibt hier auch Android Central, man kann es vergessen. Ja, die wenigen, die das interessiert, sind auch noch geteilt, eben Bluetooth und Kabel gebunden. Ja, die meisten eben haben eben schon Bluetooth fertig. Und die anderen, die spalten sich dann auf in, ja, und dann tue ich mir halt einen Adapter ans USB-C, an den USB-C-Anschluss, und dann kann ich das trotzdem noch nutzen, mein altes Headset. Und die anderen sagen eben, die das kategorisch ablehnen und sagen, ich nehme doch keinen Adapter, der ist doch Mist. Ja. Aber wie viel Prozent sind es dann am Schluss noch? Und dann, Da kann man sich den Mund fusselig reden. Ja, und wenn es in jedem Kommentar steht, ich will einen 3,5 mm Klinkensteckeranschluss. Ehrlich, soll man wirklich deswegen das davon abhängig machen, was für ein Handy man kauft? Ich glaube, dass es so ist wie immer, dass eben die Kommentare die wenigen sind, die eben so laut sind und eben ihr das, was sie haben wollen, durchsetzen wollen. Ja, Ich glaube, die Mehrheit der Menschen interessiert sich noch nicht mal für den Anschluss, weil die gar keine Musik damit groß hören wollen. Ja, so sieht es aus. Wie auch immer, also ob jetzt die Mehrheit so einen Anschluss will oder nicht, spielt keine Rolle. Der ist ja eigentlich schon bei allen Flaggschiff-Phones weg. Fertig, der Zug ist abgefahren. Der Kampf ist vorbei. Wir können uns wieder auf andere Sachen konzentrieren. Ja? Und das sollen wir jetzt auch machen, indem wir zum Beispiel zu was anderem kommen. Pay with Google. Wäre das nicht schön, wenn das auch bei uns funktionieren würde? Jetzt in den USA gestartet. Selbst dort funktioniert es aber nicht überall. Ja? Aber das ist so fantastisch, dass ich mir das schon gar nicht mal vorstellen kann, dass das bei uns jemals noch funktionieren wird. Ja? Bei dem Verhalten von unseren Banken beispielsweise, die tatsächlich probieren, dieses kontaktlose Bezahlen auf Kreditkarten zu beschränken, statt auf Smartphones. Ja. Ich meine, da frage ich mich schon, wo ist denn da der Sinn groß, ja? Dass ich bis 20 Euro kein PIN eingeben muss, oder was? Ja, das soll alles sein. Tut mir leid, ich habe beim Einkauf öfters mehr als 20 Euro, ja. Und da muss ich trotzdem wieder einen PIN eingeben. Da macht es überhaupt keinen Unterschied, ob ich dort eine EC-Karte reinstecke und einen PIN eingebe oder ob ich die Kreditkarte draufhalte und einen PIN-Code eingibt. Spielt keine Rolle mehr. Ja? Das heißt, das Limit habe ich, das Problem kann ich nicht ändern. Und Smartphone habe ich, funktioniert eben doch nicht. Das heißt, ich muss doch wieder die Karten mit rumschleppen. Also so macht man eben Sachen kaputt. Und bei Android Pay, wunderbar, da kann man hingehen in die entsprechenden Geschäfte, die da mitmachen, online oder offline, und kann einfach mit Android Pay bezahlen. Fertig. Das ist doch super schön. Ne? Aber gut, wir werden sehen, ob das jemals bei uns groß kommt. Wobei es noch eine Unterscheidung gibt, ne? Pay with Google online und Pay with Google oder Android Pay, was ja mit NFC ist, aber das hängt genauso fest momentan in Europa. Also zum Heulen ist das. Genau. Da werde ich mich allerdings noch ein bisschen aufregen, weil da ist noch der Zug noch nicht abgefahren. Ja, die Banken kriegen momentan von allen Seiten auf die Finger geklopft. Ja? Und da stehen auch noch riesige Firmen hinter den Konsumenten momentan, die eben darauf drängen, dass endlich die Banken hier einlenken und dann eine Lösung finden und das unkompliziert ermöglichen in Europa. Das HTC U11 Plus oder HTC U11 Plus, ja, je nachdem, könnt ihr euch aussuchen, wie ihr das aussprechen wollt. Ein Teaser davon ist aufgetaucht. Das ist interessant, also auch hier kommt ein leicht verbessertes U11 auf den Markt, ja, U11 Plus. Und das soll eben wieder die Verbesserung haben, wie beispielsweise ein 18:9 Display, wobei das alles noch nicht 100% gesichert ist. Quad HD Plus Auflösung, 6 GB RAM, 4000 mAh Akku und sehr wahrscheinlich keinen Kopfhöreranschluss. Yep. Noch steht's drin bei den Artikeln zu den Geräten, aber ich glaube, das wird auch bald nicht mehr drinstehen, weil es einfach Standard ist. Tut mir voll leid. Nee, es ist nicht sarkastisch gemeint. Es tut mir wirklich leid um die Zukunft der freien Musik, weil, wie gesagt, der Kill-Switch für digital wird irgendwann umgelegt werden, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist nur Frage der Zeit, bis das passiert. Und dann, ja, kann man nur noch auf zertifizierten Kopfhörer Musik hören. Nintendo Animal Crossing kommt Ende November. Offiziell ist es jetzt tatsächlich aufgetaucht. Ja, Nintendo hat auch eine Seite veröffentlicht, ac/de-klein-de-groß/site, ja, vielleicht kommt ihr auch anders noch rein, weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls die Seite verlinkt. Und im Play Store könnt ihr euch für Animal Crossing Pocket Camp, so heißt es komplett, vorregistrieren, damit ihr auch gleich benachrichtigt wird, wenn das erscheint. Eben offiziell soll es Ende November soweit sein. Das wäre dann das zweite richtige Spiel, das direkt von Nintendo kommt. Dieses Miitomo, ja, zähle ich natürlich nicht als Spiel. Super Mario Run war ja das erste. Und jetzt eben Animal Crossing Pocket Camp. Auch hier gibt es dann wieder In-App-Käufe. Wie die aussehen, ist noch nicht ganz klar. Aber auch hier ist gut, dass man es erstmal sich kostenlos angucken kann. Animal Crossing wird sicherlich nicht für jeden sein. Ja, Animal Crossing richtet sich an die verspielten Leute, ja, muss ich ganz klar sagen. Allerdings gibt es eine große Fangemeinde dieses Spiels, nicht nur in Asien, sondern auch in Europa. Und zwar auch von den Nintendo Konsolen her, die ja schon mit Animal Crossing auf dem GameCube angefangen haben. Das habe ich auch noch. Ja. Bei mir dürfte jetzt schon mittlerweile alles voll Kakerlaken sein dort. Ja, wer das Spiel kennt, weiß, was ich damit meine. Und die Fortsetzung ist auf dem Smartphone, finde ich eigentlich ziemlich gut. Inwiefern das jetzt, ja, sagen wir mal, adaptiert wurde auf Smartphones, wird sich noch zeigen, ob das jetzt so ein großer Unterschied ist wie das Super Mario Run, was ja oft kritisiert wurde, dass es gar kein echtes Super Mario Game wäre, weil so richtig steuern kann man das ja nicht und so. Ja. Muss man mal gucken, wie das jetzt bei Pocket Camp aussieht. Noch weiß man nicht viel. Allerdings auf der Seite sieht man schon jede Menge Videos dazu, Charaktere, die da drin vorkommen und so weiter. Und ich denke, da kann man schon mal sich ein Bild davon machen, was das für eine Art von Spiel sein wird oder ob das einem überhaupt gefallen wird. Wie gesagt, einige, die jetzt Animal Crossing überhaupt nicht kennen und hören nur, oh, nice Nintendo-Spiel auf Smartphone, gucken da an, die werden wahrscheinlich sich auf den Hosenboden setzen, weil die denken, oh, was ist denn das? Das ist halt, hallo, das ist ja, ne? Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man sich daran gewöhnt hat und das von früher kennt, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Android 8.1 ist angekündigt für Dezember 2017. Offiziell ist auch die Preview ist schon für Entwickler verfügbar. Die OTA wird demnächst rausgehen. Dieses Update meiner Meinung nach von Oreo 8.0 auf 8.1 wird auch dringend benötigt, denn wie ich schon in den letzten Folgen berichtet habe, ist Oreo zumindest auf dem Pixel eine richtige Bugwüste, ja, und da muss massiv das Ganze verbessert werden und ich hoffe, dass es dann mit diesem Update auch grundlegende Funktionen wieder richtig funktionieren werden, ja, die vorher funktioniert haben und nach dem Update eben von Oreo auf Oreo eben, ja, den Bach runterging. Da hoffe ich, dass da Google die auf die Leute diesmal richtig gehört hat und auch die Probleme gelöst hat. Zumal, das muss man sich mal vorstellen, dass auf Googles eigenem Gerät der Pixel-Reihe eben aufgetaucht sind, diese Bugs. Und das ist da, hört das Verständnis dann aber auch wirklich auf. Das Nubia Z17S wurde letzte Woche vorgestellt und das kommt nach Deutschland allerdings unter dem Namen Arcos Diamond Omega. Und damit hat Arcos jetzt in seiner Reihe ein richtig gutes Gerät. Ja, ich habe ja noch vor kurzem, habe ich euch gesagt, ja, schade, Arcos hat immer ein Problem, die machen zwar super günstige Geräte, aber die sind so weit weg von den technischen Daten her, dass sie einfach nicht anknüpfen können an irgendwelche technischen Trends beispielsweise. Oftmals wird auch was vorgestellt, wo sich erstmal gut anhört, dann dauert es eine Zeit lang und erst dann erscheint das und dann ist es schon wieder hoffnungslos veraltet. Also die kommen da einfach nicht raus, aber mit diesem Gerät, da können sie es schaffen, da haben sie es eigentlich geschafft. Die haben ein aktuelles Gerät damit im Sortiment, das Flaggschiff-Qualitäten hat, ja? Nämlich ein 5,73 Zoll großes IPS-Display im 17:9 Format mit 2040x1080 Spielpunkten, ein Snapdragon 835er Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, ihr habt richtig gehört, 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB interner Speicher, 2 SIM-Karten, also Dual-SIM, LTE natürlich, mit den Frequenzen hierzulande, die wichtig sind, ja, und auch NFC, auch das ist ja mittlerweile relativ wichtig, ja, keinen 3,5 mm Klinkenbuchse, aber ein Adapter für USB Typ C ist mit dabei beim Gerät. 3100 mAh Akku mit Quick Charge 3.0. Dann als Kameras werden zwei Dualkameras benutzt. Ja, ist das nicht doppelt gemoppelt? Moment mal, ich muss okay, mal gucken hier. Was schreiben die denn da? Ja. Ja, es dürfte also eine Dualkamera sein, ja, und keine zwei Dualkameras, eine Dualkamera. damit, Moment mal, jetzt muss ich doch mal gucken hier. Ja, doch, also eine Dualkamera, genau. Mit Zoom, zweifacher Zoom, also damit steigen die auch in die Liga der Dualkamera-Handys auf, gar nicht schlecht. Ob das jetzt wirklich groß was bringt, wird man dann erstmal sehen. Zuerst, und das macht mich also etwas stutzig, wird das Arcos Diamond Omega zuerst mit Android 7.1 ausgeliefert. Normalerweise sage ich, klar, da ist eigentlich sicher, dass das Android Oreo da drauf kommt. Da bin ich mir aber bei Arcos eben nicht ganz so sicher. Die sind sehr, sehr restriktiv mit den Updates. Mal gucken. Hoffe ich jedoch. Allerdings vielleicht tun die der Menschheit einen Gefallen und warten, bis Oreo 8.1 rauskommt, bevor die auch noch Probleme haben mit den Bugs. Ja. So sieht es aus. Also ein richtig gutes Gerät mit unglaublichen Leistungsdaten. Ja, klar, die 8 GB Arbeitsspeicher sind meiner Meinung nach das absolute Highlight. Damit hat man multitaskingmäßig wirklich, kann man sich entspannt zurücklehnen. Ja. Richtig gut und das macht Laune, muss ich sagen. Der Preis, den wollt ihr ja bestimmt auch wissen, ja, bei so einem Gerät, also bei den Leistungsdaten würde ich sagen, ja, so Richtung Pixel, vielleicht ein bisschen günstiger, ja, weil es ist ja auch kein original Google-Gerät, also sagen wir mal 800 €. Ne? Stimmt's? Das wäre angemessener Preis. Aber das Teil kostet nur 500 € und das ist der absolute Hammerpreis. Ja, wenn ich jetzt hier kein Pixel hätte, das noch mindestens ein Jahr gut funktionieren wird, ja, dann würde ich das jetzt schon vorbestellen. Weil das hört sich richtig gut an. Ja. Klar, natürlich, wenn man skeptisch ist, wartet man erstmal auf ein paar Tests, aber was man jetzt an technischen Daten liest, das ist schon mal eine richtig gute Sache. So, dann komme ich noch zur Community und zwar ging es da um das Wireless Charging, ein Thema, das immer wieder die Geister scheidet, natürlich, klar. Da gibt es Verfechter und Leute, die das eben nicht als sinnvoll sehen. Zu Letzteren gehöre ich und zu den Ersteren gehört wohl der Matt Spike, denn er schreibt zu, es gibt kein Wireless Charging. Was hast du dagegen? Ist nicht dein erster Rant gegen QI-Charging, finde es ziemlich praktisch, Handy auf die Ladestation fertig, kein Gefummel mit den Kabeln, das gleiche beim Beenden, runternehmen und fertig, besonders Ladestationen, die im Lampenfuß integriert sind, so wie Ikea sie anbietet, dann wäre das für mich wireless. Das Einzige, was in meinen Augen dagegen spricht, wäre der Energieverlust, aber den hast du ja bei Powerbanks auch. Ja, lieber Metzbar, klar, logisch, ich meine, was ich dagegen habe, dagegen habe ich eigentlich nichts. Ich finde es nur unnötig wie ein Kropf. Ja? Also das ist für mich kein Stress. Wenn ich das Teil hinlege, ist bei mir der automatische Handgriff das Kabel reinstecken. Bei USB-C muss ich noch nicht mal aufpassen, wie rum ich das reinstecke. Das sind 0,5 Sekunden, die ich da spare. Ja? Sehe ich nicht als wichtig. Ja. Ich habe jetzt keine wirklichen Argumente gegen das Wireless Charging, nur dass es eben sinnlos ist und damit, dass die Firmen lieber auf andere Funktionen gucken sollen, ja, als das mit dem Wireless Charging beispielsweise gibt es ja Probleme, ne? Alu-Schale und Wireless Charging, das geht so nicht, ne? Die Powerbanks, die nutze ich natürlich nicht für daheim. Das wäre wirklich eine Energieverschwendung, die Powerbank aufladen, um damit dann die Handys aufzuladen. Nee, ich habe allerdings Solar-Powerbanks, die lade ich eben auf, per Sonne sozusagen, ja, und übertrage dann die Energie ins Handy. Das ist was anderes, allerdings momentan bei dem Sauwetter, ja, wird das nicht oft passieren, ne? Aber das mit den Ladestationen im Lampenfuß, ja, ich kenne auch Lampen, die haben einen USB-Ladeanschluss drin. Ja, und dort kommt ein kurzes Kabel ran und fertig, ne? Und auch die Lampe ist nicht kabellos, da muss auch ein Stromstecker eingesteckt werden, ja? Also, ja, ne? Ich meine, man kann das alles sagen, aber wie gesagt, Wireless Charging gibt's nicht, weil es muss ja eine Leitung vorhanden sein, definitiv. Nur, dass diese Leitung dann eben an eine Ladestation oder eine Ladematte führt, wo man eben das Gerät drauflegen kann. Ja, und was der Unterschied zu einer Dockingstation ist, weiß ich immer noch nicht. Ja. Gut, also das ist das. Und ja, dann sind wir schon bei der App der Woche. Das ist bei mir diesmal ein Emulator geworden. Und zwar der John NES Lite. Ein NES-Emulator. Ja, ihr wisst ja, im Moment total im Retro-Fieber. Ja, ich werde jetzt auch auf Flohmärkten unterwegs sein, ja, und werde mir hier alte Module kaufen, ja. Wenn ihr übrigens noch ein paar alte Module im Keller rumfliegen habt oder so, ja, wo ihr nicht wisst, was ihr damit machen wollt, also hier, ne, hier, hallo, dann, ja, wäre das natürlich eine Sache, ne. Aber, wie gesagt, das Problem ist, das hat mit dem Ankast nicht viel zu tun. Aber der Emulator, der schon. Das ist nämlich eine interessante Geschichte, dieser John NES Lite. Natürlich sind da keine Spiele dabei, ich sag's gleich am Anfang. Ja? Also von daher ist es relativ unkomplett, diese App. Um da überhaupt was damit machen zu können, braucht ihr NES-ROMs. Ja? Die ROMs, die könnt ihr, da gibt es auch ein paar legale ROMs, ja, oder gibt auch legale ROMs, die könnt ihr beziehen, auch Firmen, die Copyrights abgegeben haben beispielsweise, ja, Homebrew Cartridges gibt es und so weiter. Und es gibt natürlich auch noch diese rechtliche Situation, wo es heißt oder wo zumindest einige Juristen, ich bin kein Jurist, deswegen kann ich euch da auch keine Beratung liefern, das ist nur meine persönliche Meinung, aber wie gesagt, öfter schon gehört von Juristen, wenn ihr das Originalmodul besitzt, dann ist es okay, wenn ihr in einen Emulator ein ROM installiert. Also wie gesagt, ohne Gewähr, aber ne, das wäre zum Beispiel so eine Sache, wo ich von der Logik her sagen würde, ja okay, mit meiner privaten Meinung. Aber nichtsdestotrotz, der Emulator funktioniert gut, hat angeblich, so heißt es in den Features, die Original NES Engine, ja, NES Engine, was immer das auch heißt, High Quality Rendering, ja, schnell und ruckelfrei wird es emuliert, kann sowohl von der SD-Karte als auch vom internen Speicher die ROMs lesen, einen virtuellen On-Screen-Keypad, sodass ihr einfach so am Screen zocken könnt, hat aber auch, und das finde ich unabdingbar natürlich für so einen Emulator, Bluetooth- und Mocha-Support für Game-Controller. Ja? Sowohl diese Nachbau-Controller, ja? Als auch beispielsweise die PlayStation-Controller könnt ihr damit über Bluetooth verbinden oder eben diese sogenannten Moga-Controller. Ich finde das absolut fantastisch. Natürlich, ja, die Qualität kommt natürlich darauf an, was ihr spielt an NES-Modulen, ja, ganz klar. Aber von der Emulator-Seite her ist es richtig gut gemacht. Einer der besten Emulatoren, die ich je gesehen habe. Entsprechend auch die Wertung 4.1, sehr, sehr schön. Es gibt eine kostenlose Lite-Version. Da könnt ihr schon mal reinschnuppern und das testen. Die Vollversion mit allen Funktionen freigeschaltet gibt es dann für 1,99 €, was wirklich nicht viel ist. Ja. Und von diesem Anbieter gibt es übrigens auch noch mehr. Ein John GBA Lite, ja, also ein GBA-Emulator und ein John NES-Emulator. Ja. Und also quasi drei Nintendo-Emulatoren Und wenn die alle so genial sind mit der NES-Emulator und die Bewertungen lassen es vermuten, dann ist es richtig eine richtig gute Sache. Also der John NES Lite hat es diesmal geschafft, App der Woche zu werden. Damit sind wir am Ende des Uncasts für diese Woche. Wenn ihr meine Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Die Community findet ihr auf YouTube auf dem Channel The Netcasts. Ja. Links und Informationen zu der Sendung findet ihr auch unter uncast.thenetcasts.com, uncast.thenetcasts.com, bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S hinten, ne? Sonst landet ihr wieder irgendwo anders, sonst wollen wir. Und ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.